Sonnenschein, oh oh oh, lachte sie mich an, oh oh oh, und im Handumdrehen, oh oh oh, war's um mich geschehen, oh oh oh, ich lud sie zum Segeln ein, wir fuhren hinaus ganz allein im Sonnenschein. Wir nahmen Kurs auf die Liebe und ganz ohne Kompass dazu. Denn will ich küssen, brauch ich nur eine und das bist du. Schalalalala, oh oh oh. Schalalalala, oh oh oh. Schalalalala, oh oh oh. Schalalala. Sonnenschein, oh oh oh, lachte sie mich an, oh oh oh, und im Handumdrehen, oh oh oh, war's um mich geschehen, oh oh oh, ich lud sie zum Segeln ein, wir fuhren hinaus ganz allein im Sonnenschein. Schön waren die Nächte des Sommers, wir waren allein auf der Welt. Das ist ein Leben, so wie es dir und mir gefällt. Schalalalala, oh oh oh. Schalalalala, oh oh oh. Wie der Sonnenschein, oh oh oh. Schalalalala, oh oh. Love.

ist okay, yeah, für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist ole, hey, für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Hey, Honey, weißt du, was mir fehlt? Hey, Honey, weißt du, was mich quält? Ich denk die ganze Zeit nur noch an Zärtlichkeit, doch um mich her ist alles so leer. Mein Herz ruft SOS, komm bitte per Express, denn ich will gerne bei dir. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay, hey, für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist ole, hey, für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Hey, Honey, Mensch, bin ich verliebt. Hey, Honey, dass es sowas gibt. Lass alle Uhren stehen, ich will nur dich noch sehen und wünsche mir so vieles von dir. Kein Recht an Unterteilen, Liebe nur soll es sein, darum komm heut noch zu mir. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay, hey, für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Tag beginnt. ich hab geträumt vom Licht, das du mir schenkst, dass du voll Liebe an mich nur denkst. Wenn ich alt bin und allein bin, weiß ich, wie schön ohne Ziel. Für mich sieht der Sonntag wie Montag aus, der Alltag ist überall zu Hause, jeden Tag dasselbe Spiel. Vielleicht gibt es irgendwo einen Sinn und irgendwer weiß den Weg dorthin, wo Liebe wohnt. Weil Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil kein Tag ohne Liebe sich lohnt. Freut, sag mir doch bloß, was ist mit dir los? Hast du Angst vor der Liebe und noch keinen geküsst? Wo du doch so bezaubernd bist. Hast du Angst vor der Liebe? Bist du deshalb allein? Ich treff mich mit dir vor deinem Haus. Du siehst richtig froh und glücklich aus. Dann ohne ein Wort läufst du mir fort. Hast du Angst vor der Liebe und noch keinen geküsst, wo du doch so bezaubernd bist? Hast du Angst vor der Liebe? Bist du deshalb allein? Denk daran, niemand kann ohne Liebe sein. Verstehen. die Liebe, die verliert keine Zeit. Du gehörst zu mir. Vergessen kann man alles und verzeihen. Du gehörst zu mir. Mit dir teil ich gern alles Leid. Ich will stehen. Kannst du das Glück denn nicht sehen? Ah, das so schön wäre, nicht Sonnenschein, sagst du mir, lass dich nie allein, das ist. ist meine Welt, wie sie dir gefällt. BBC, daran denk ich mit und früh. Wer das kennt, weiß, wie heißt die Liebe drin. Den Strom rauf von New Orleans, fährt nach Memphis, Tennessee. Heute noch das Riverboat. Legt es abends an, dann beginnt die Schau und das Lied vom Tennessee. Ins goldene Abendrot. Auf dem großen River bis nach Tennessee. Da erklingt die alte River-Melodie. Einmal war ich dort und da kam das Boot rauf nach Memphis, Tennessee. Und ich hab die Schau gesehen. Dann fuhr ich hinab bis nach New Orleans mit dem Boot von Tennessee. Die Schau war wild und schön.